Hello and good morning from cold Brazil. Hallo und guten Morgen aus dem kalten Brasilien. Actually, Brazil is not cold. Only where we are, it's cold. Eigentlich ist es in Brasilien nicht kalt, aber dort, wo wir sind, schon. Let's continue with Philippians chapter 1 in the Passion. Lasst uns mit Philipper 1 in der Passion weitermachen. We are in verse 9. Wir sind bei Vers 9. I continue to pray for your love to grow and increase beyond measure. Ich bete weiterhin dafür, dass eure Liebe wächst und über die Maßen zunimmt. Bringing you into the rich revelation of spiritual insight in all things. Und euch in die reiche Offenbarung geistliche Einsicht in alle Dinge hineinbringt. Isn't that beautifully expressed? Ist das nicht schön ausgedrückt? Look, Paul not only wanted them to learn to walk in tender love as he did. Schau, Paulus wollte nicht nur, dass sie in zärtlicher Liebe leben wie er. But I like how the Passion says that the love grows and increases beyond measure. Sondern ich mag, dass die Passion sagt, dass er möchte, dass ihre Liebe wächst und über die Maßen zunimmt. You know, in the word in the Greek here, of course, it's the word agape. Das griechische Wort für Liebe ist hier natürlich agape. You know, and the actually word that he uses in the original Greek, it means the same thing, beyond a measurable place. Und er verwendet im Griechischen ein Wort, was tatsächlich über einen messbaren Wert hinaus bedeutet. Or another way to express this Greek, it could be in extreme abundance. Oder man könnte es auch mit in extreme Fülle übersetzen. But I like the word to increase beyond measure. Aber ich mag den Ausdruck über die Maßen zunehmen. Look, if we Christians could all come to the place, wenn alle Christen an den Punkt kommen würden, that we actually love in such a radical way that it cannot be measured anymore. Dass wir so über die Maßen radikal lieben, because that's how Jesus loves us. Weil Jesus uns genauso liebt. The width, the depth, the height and the breadth of the love of Christ. Die Länge, Höhe, Breite und Tiefe der Liebe Gottes. How do you measure how much Jesus loves you? Wie willst du messen, wie sehr Jesus dich liebt? You can't. Das geht nicht. This morning I was walking the dog in the cold rain. Heute Morgen bin ich mit dem Hund im kalten Regen Gassi gegangen. And my heart kept rejoicing in Jesus and I said to him. Und mein Herz freute sich in Jesus und ich sagte zu ihm. Lord, how can you love me so deeply? This is beyond my comprehension. Herr, wie kannst du mich so sehr lieben? Das übersteigt meinen Verstand. You know, every time I think in my heart, I've grasped how deeply I'm loved by the Lord, I realize I haven't grasped anything. Immer wenn ich denke, dass ich in meinem Herzen ergriffen habe, wie sehr Gott mich liebt, stelle ich fest, dass ich es nicht habe. And it is the desire and the prayer of Paul's heart that the Philippians would love just like that. Und es ist der Wunsch und das Gebet aus dem Herzen von Paulus, dass die Philipper genauso lieben. You know, and that's what the early church was known for. Dafür war die erste Gemeinde auch bekannt. They were known for extreme generosity and extreme love. Sie waren bekannt für ihre extreme Großzügigkeit und ihre extreme Liebe. See, this has to become our strive and our desire. Das muss unser Bestreben und unser Wunsch werden. Lord, I want to become a person that loves so much that nobody can measure it anymore. Herr, ich möchte so sehr lieben, dass es alle Maßen übersteigt. Are you desperate to love beyond measure? Hast du ein Verlangen danach, über die Maßen zu lieben? Isn't that sad that we have just developed such a consumerism in Christianity? Ist es nicht traurig, dass wir so ein konsumorientiertes Christentum entwickelt haben? We like the church that gives us most. Wir mögen die Gemeinde, die uns am meisten gibt. This is wrong. Das ist falsch. We should like to be part of the church where we can love to the most extreme. Wir sollten Teil der Gemeinde sein wollen, in der wir am extremsten lieben können. But we've been so accustomed to seek being loved that we don't seek to love beyond measure. Aber wir sind so daran gewöhnt, danach zu streben, geliebt zu werden, dass wir nicht danach streben, über die Maßen zu lieben. You know, Jesus never said, but this shall all world, shall the whole world know that you are my disciples by the way that you get love. Jesus sagte nicht, daran, wie ihr geliebt werdet, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. But by the way, you love one another. Sondern daran, wie wir einander lieben. So you need to challenge yourself, my dear friend. Du musst dich also selbst herausfordern. That in your love you will grow to such a place where it's beyond measure. So sehr in deiner Liebe zu wachsen, dass es alle Maßen übersteigt. Look what's gonna happen. Schau, was dann passiert. Bringing you into the rich revelation of spiritual insight in all things. Und euch in die reiche Offenbarung geistlicher Einsicht in alle Dinge hineinbringt. My friends. Mein Freund. Paul here in these inspired epistles. Hier in diesem inspirierten Brief he joins two things together. Vereint Paulus zwei Dinge miteinander. Growing in such an agape love that it cannot be measured anymore. Über die Maßen in Agape-Liebe zu wachsen. And coming into the rich revelation of spiritual insights in all things. Und in die reiche Offenbarung geistliche Einsicht in alle Dinge hineinzukommen. May I suggest to you? Darf ich dir nahelegen? That if we don't constantly pursue to grow in love. Dass wenn wir nicht beständig danach streben in der Liebe zu wachsen. It actually makes us blind. To the rich revelations and spiritual insight. Es dich stattdessen blind macht für die reiche Offenbarung geistlicher Einsicht. Why does it make us blind? Warum macht es uns blind? Because the only thing we focus upon is ourselves, and people who are selfish are always blind. Weil wir uns dann nur auf uns konzentrieren und Menschen, die selbst fokussiert sind, sind immer blind. So, I understand that we should desire to constantly come into richer revelation. And spiritual insights in all things. Yes, I agree. Ich verstehe, dass wir danach strachten sollten, beständig in die reiche Offenbarung geistliche Einsicht zu gelangen. Dem stimme ich zu. But how about understanding that as we put our focus in increasing in love beyond measure, this will be decisive. Aber wie wäre es, zu verstehen, dass wenn wir uns darauf konzentrieren, darin zu wachsen, über die Maßen zu lieben, das andere ein Nebeneffekt sein wird. In my Christian walk, I've met a lot of people with a lot of insight and revelation. Während meines Christenlebens traf ich viele Christen mit Einsicht und Offenbarung. And they think they see a lot, yet they are blind. Die denken, dass sie viel sehen, obwohl sie doch blind sind. That was one of the rebukes that Jesus had to one of the churches in the Revelation. Jesus wies eine der Gemeinden in der Offenbarung auch diesbezüglich zurecht. You say you're rich, but you're poor. Ihr sagt, dass ihr reich seid, aber ihr seid arm. Think you see, but you're blind. Und denkt ihr seht, aber ihr seid blind. Guys, if we make it a number one priority, wenn wir es zur höchsten Priorität machen, to increase in the way that we love beyond measure, trust me. Darin zu wachsen, über die Maßen zu lieben, glaub mir. That the rich revelations of spiritual insight on all things will be a natural side effect. Werden die Offenbarungen, geistliche Einsichten in allen Dingen ein natürlicher Nebeneffekt sein. People who pursue walking in love are people who have open spiritual eyes. Menschen, die danach streben, in Liebe zu leben, haben offene geistliche Augen. I will see you tomorrow. Bis morgen.